WDR 5. Neugier genügt. Ferguson, Missouri, Canfield Drive. Hier an dieser Stelle wurde am 9. August 2014 der unbewaffnete schwarze 18-jährige Michael Brown von dem weißen Polizisten Darren Wilson erschossen. Wo die Straße über und über mit Spruchbändern, Teddybären und Blumen belegt war, ist jetzt nur noch Fahrbahn. Eine kleine Bronze auf dem Gehweg, ein Porträt des Toten in der Uniform, die er zu seinem Highschool-Abschluss trug. Die Aufschrift: In Erinnerung an Michael O.D. Brown, geboren am 20. Mai 1996, gestorben am 9. August 2014. Und dann noch: Ich wünsche mir, dass die Erinnerung an Michael Brown fröhlich ist. Er hinterließ ein Nachleuchten seines Lachens, als das Leben zu Ende war. Die Wahrheit in Ferguson und im ganzen Land ist ein Jahr nach dem Tod Browns schwer zu fassen, immer noch. Bürgermeister und Geschäftsleute sind überzeugt, Polizeischulungen und Körperkameras haben geholfen, die Vorurteile weißer Beamter gegenüber der überwiegend schwarzen Bevölkerung zu reduzieren. Der Stadtrat besteht jetzt zur Hälfte aus Afroamerikanern. Polizeichef und Stadtmanager sind schwarz. Wir haben gelernt, Rassismus ist bei uns eine unbedeutende Randerscheinung. Die Menschen im schwarzen Canfield Drive sagen dagegen, alles ist wieder beim Alten. Die Polizei drangsaliert uns, schlägt und verteilt Strafzettel. Sie wollen Kriegsrecht verhängen und uns kleinkriegen. Nach den tödlichen Schüssen und den Krawallen, nach den erneuten Straßenkämpfen im Herbst, als eine Jury entschieden hatte, dem Todesschützen keinen Prozess zu machen, ist es in dem Wohngebiet still geworden. In den Apartmenthäusern wohnen nur Afroamerikaner. Wenige haben Arbeit, alle haben lebhafte Erinnerungen an den Tod Michael Browns, an den mehrfachen Ausbruch der Gewalt, die einrückende Nationalgarde, die Kameras aus aller Welt, die wochenlang auf sie gerichtet wurden. Dabei hatte sich nie jemand für sie interessiert. Kameras und Reporter sind längst weg, Jaden Black ist noch da. Der bärtige Glatzkopf ist 30, präsentiert in der schwülen Hitze seinen durchtrainierten Oberkörper, trägt Jogginghose und abgewetzte Turnschuhe. When they killed Mike Brown, als sie Mike Brown umbrachten, wehrte sich die Gemeinschaft. Aber das war letztes Jahr. Rate mal, was die Polizei jetzt macht. Sie verprügeln Nigger. Das ist die Wahrheit. Sie halten Leute wie Mike Brown auf der Straße an. Da sind wir wieder angekommen. Ein Jahr nach Michael Brown, 50 Jahre nach Verabschiedung der Bürgerrechtsgesetze, 150 Jahre nach Ende der Sklaverei, ist das Risiko für Afroamerikaner, besonders für junge Männer, im Auto angehalten, verhaftet, erschossen zu werden, um ein Vielfaches höher als für Weiße. Auch in Ferguson, das ein Jahr unter Beobachtung stand. Ist es in diesem Jahr der Proteste, der Gewalt, der Besinnung, der politischen Konsequenzen besser geworden? Jaden Black aus dem Canfield Drive hat eine eindeutige Antwort. Nein, es ist schlimmer geworden. Sie haben nur abgewartet, bis sich die Situation beruhigt hat. Die Polizei geht wieder brutal vor, ganz ehrlich. Ein paar hundert Meter westlich, im Stadtkern von Ferguson, mit seinen hauptsächlich weißen Bewohnern, dem hübschen Park, der historischen Dampflok, hat Brian Fletcher sein Geschäft. My name is Brian Fletcher and I'm chairman of the I Love Ferguson Committee and I also serve on the Ferguson City Council. Der untersetzte Mann in beige kariertem Hemd war Bürgermeister und ist seit vielen Jahren im Stadtrat. Er wollte den Geschäftsleuten helfen, deren Läden bei den Unruhen 2014 zerstört worden waren. Er verkauft Babykleidung, T-Shirts, Sweatshirts, Becher mit der Aufschrift I Love Ferguson. T-Shirts, Sweatshirts, Mugs, I Love Ferguson. Yard signs, you know, Schilder, Magneten, Sticker, Buttons, verkauft sich alles. Wir sind so eine Art Touristenattraktion geworden. Leute aus den Vereinigten Staaten, aus der ganzen Welt kommen hierher. Offensichtlich ist Ferguson dieser Tage eine Marke. Wir waren viel in den Nachrichten. Einiges davon war nicht zutreffend. Tatsache ist, es gibt ein Interesse an dieser Geschichte. Und die muss erzählt werden. Aber Fletcher und viele Einwohner Fergusons präsentieren eine andere Geschichte als Jaden Black aus dem Canfield Drive. Was? Es soll in dem Jahr seit dem Tod Michael Browns nicht besser geworden sein? Well, I mean, we have to keep communicating. You can't give up. If there's a feeling it's gotten worse. Man muss sich verständigen. Man kann nicht einfach aufgeben. Wenn es das Gefühl gibt, es wäre im vergangenen Jahr schlechter geworden, weiß ich wirklich nicht, wo das herkommt. Es gab so viele Initiativen von den Kirchen, den sozialen Trägern. Sie kümmern sich um Fortbildung. Die Urban League baut dort ein Ausbildungszentrum. Die Versicherung Centene Corporation baut dort und wird 200 Menschen beschäftigen. Wenn Sie trotzdem denken, es hätte sich nichts verbessert, dann zweifle ich daran, ob Sie alle verfügbaren Quellen überprüft haben. Eine vornehme Version von Sie haben doch keine Ahnung, kümmern sich nicht um Ihr eigenes Fortkommen, klopfen medienwirksame Sprüche. Der August 2014 hält nach. Zum Teil in wilden Vorwürfen und Spekulationen. So wie die Leute im Canfield Drive hinter vorgehaltener Hand davon sprechen, dass mit Sicherheit bald Kriegsrecht ausgerufen wird, behauptet das weiße Ferguson, militanten Demonstranten seien $60,000 Gage versprochen worden. Vor einem Jahr war die Situation eskaliert. Nach friedlichen Protesten flogen Steine, Fenster wurden eingeworfen, Gouverneur Jay Nixon schickte die Nationalgarde, Tränengas und Wasserwerfer drängten die Randalierer zurück. Hände hoch, nicht schießen, wurde der Slogan der Demonstranten. Michael Brown sollte vor seinem Tod die Hände erhoben haben, um sich gegenüber dem Polizisten Darren Wilson zu ergeben. Die Bilder der Demonstranten gingen um die Welt, Monate bevor die Geste Browns von Gutachtern in Zweifel gezogen wurde, bevor die erhobenen Hände zu einer Geste wurden, die scheinbar wenig mit der Wahrheit zu tun hat. Heilung, Heilung, ja, dafür sind wir hier. Heilung, Heilung. Am 25. August 2014, bei der Trauerfeier für Michael Brown in der Friendly Temple Missionary Baptist Church im St. Louis County, hatten die gewalttätigen Demonstranten Ferguson verlassen. Die Wunden sollen heilen, sagten die Gottesdienstbesucher. Und sie sangen spontan die Hymne der Bürgerrechtsbewegung vor 50 Jahren. We shall overcome. I'm Dominica Fuller. Sergeant at the Ferguson Police Department. Dominica Fuller ist Sergeant bei der Polizei von Ferguson. Eine Frau Anfang 40, blond gefärbte Haare, Körperkamera um den Hals, faltenlose Uniform und Krawatte. Vor einem Jahr, als Steine flogen, Schüsse fielen und Tränengas die Protestierenden zurückdrängte, war sie mitten im Geschehen, als eine der wenigen Afroamerikanerinnen im Polizeidienst. Meine Erinnerungen sind weniger als gut, könnte man sagen. Stark in mancherlei Hinsicht. Traurig. In anderen Zusammenhängen. Strong in some points and sad in others. Ob denn bei der städtischen Polizei noch jemand Kontakt zu Darren Wilson habe, der nach den tödlichen Schüssen den Dienst quittierte? Ob sich denn bei der Zusammensetzung der städtischen Polizei etwas geändert habe? You have a department with 54 officers. Bei unserer Polizei arbeiten 54 Beamte. Vier von ihnen sind Afroamerikaner, 50 weiß. White male officers. Und wie steht es mit dem Profiling gegenüber Afroamerikanern in Ferguson? Mit dem gezielten Vorgehen gegen die schwarze Bevölkerung? Das Justizministerium hatte in seinem Ermittlungsbericht ein Muster beschrieben. Es gibt ein klares Missverhältnis im Umgang der Polizei mit schwarzen Bürgern und diskriminierende Absichten gegenüber Afroamerikanern. Ich kann auf die Vorwürfe des gezielten Vorgehens gegen Schwarze keine Antwort geben. Als ich, bevor ich Sergeant wurde, auf Streife ging, war klar, ein Verstoß ist ein Verstoß. Da spielt die Herkunft keine Rolle. Sie werden angehalten, sie erhalten ein Bußgeld oder eine Verwarnung. Für mich ist immer noch klar, Polizeibeamte haben jetzt und immer einen Job zu erledigen. Sie müssen das Gesetz durchsetzen und verteidigen. Sie müssen schützen und dienen. Die City Hall in Ferguson, das Rathaus, ein Zweckbau im weißen Westen der Stadt mit ihren 22.000 Einwohnern. I'm James Knowles, I'm the mayor of the city of Ferguson. Der 35-jährige James Knowles ist Bürgermeister, ein untersetzter Mann mit Brille und exakt getrimmtem Bart. Der Polizeichef und der halbe Stadtrat haben nach den Unruhen des letzten Jahres aufgegeben. Hobbyjäger Knowles wurde im April 2015 wiedergewählt. Trotz eines Amtsenthebungsverfahrens, trotz der Vermutung des Justizministeriums, die Stadt nutze die Polizei, um mit Strafzetteln gegen Afroamerikaner die kommunale Kasse zu füllen. I think it's important to take it in the context. Nothing in the Justice Department report, you know, ever stated that it's the policy of the city of Ferguson to seek out African-American drivers and give them tickets. Man muss das im Kontext sehen. Im Bericht des Ministeriums heißt es nirgendwo, es sei die Politik in Ferguson, afroamerikanische Autofahrer herauszupicken und ihnen Strafzettel auszustellen. Hat der Report belegt, dass es einen unterschiedlichen Umgang der Polizei mit Afroamerikanern gibt? Ja. Und das hat etwas mit Voreingenommenheit zu tun, mit oft unbewussten Vorurteilen. Diese Dinge bearbeiten wir in einer Fortbildung, bei der es um die ausgewogene Anwendung des Gesetzes in Ferguson geht. Wir hoffen, in unseren Nachbargemeinden wird das auch so gemacht. Ferguson ist auf dem richtigen Weg, glaubt Knowles. Der Tod Michael Browns war auch ein Geschäft. An der Straßenecke Florissant-Canfield Drive wurden T-Shirts mit dem Gesicht des toten 18-Jährigen verkauft, mit erhobenen Händen und dem Slogan Hands up, don't shoot. Von S bis XXL. Verkäufer Stephen Nelson, ein bärtiger Mann mit Rasterlocken, gab sich als Tatzeuge aus. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Vier Schüsse erstmal. Ich schaue aus dem Fenster. Ich sehe einen Kerl weglaufen. Einer schießt mit seiner Waffe. Der eine war sein Kumpel, der vor dem Polizisten flüchtete. Dann die restlichen Schüsse. Boom, boom, boom. Ich renne raus und da lag er. I guess that's his buddy or something, you know what I'm saying? Then I heard the rest of the gunshot. Boom, boom, boom. I ran outside. There he was right there. Sein weißer Freund Sean Wilson geriet in Rage, beschimpfte die Polizeipraxis in Ferguson im Allgemeinen, das Vorgehen Darren Wilsons im Besonderen. Michael Brown war unschuldig. Sean war sicher. Selbst wenn er seine Hand an den Polizisten legte, was hat der gesagt, um ihn zu provozieren? Er war ein sanfter Riese, ein stiller Junge. Um ihn zu provozieren, war schon einiges nötig. Er muss etwas gesagt haben. Es ist so, als ob man einen Stock in ein Hornissennest steckt. Du wirst unweigerlich gestochen. Und überhaupt fand Ex-Polizist David Johnson, der Tod Michael Browns war unnötig, überflüssig, tragisch. Man muss 5 Schritte unternehmen, bevor man die Waffe benutzen darf, um das Leben eines Bürgers zu nehmen. Und ich habe nicht gehört, dass irgendetwas davon getan wurde. Und sie mussten niemals töten? Niemals in 29 Jahren. And you never had to kill. Never had to kill. 29 years. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Pew Research ergab, dass eine große Mehrzahl der Amerikaner beider Rassen davon überzeugt ist, dass die Polizei härter gegen Schwarze als gegen weiße Bürger vorgeht. 1 Million der insgesamt 2,3 Millionen Gefängnisinsassen in Amerika sind schwarz. Afroamerikaner machen aber nur noch 1/10 der Gesamtbevölkerung aus. FBI-Direktor James Comey sagte im Februar 2015, er habe von seinen Leuten Zahlen gefordert. Wie viele Afroamerikaner werden in diesem Land erschossen? Er bekam sie nicht. Entsprechende Angaben der Polizeibehörden sind freiwillig und unvollständig. So viel räumte Comey ein. Polizisten in amerikanischen Städten haben es oft mit Milieus zu tun, in denen Straßenkriminalität überwiegend von Afroamerikanern begangen wird. Oft werden sie von ihrem Zynismus beeinflusst. Polizeisergeant Dominica Fuller. No theory. I mean, one thing that we all have accepted and we know is racial and the racial tension is there. Racism still exists. Ich habe keine Theorie. Wir haben alle akzeptiert, dass es immer noch Spannungen unter den Rassen gibt, dass der Rassismus immer noch da ist. Nicht nur hier in St. Louis. Alle, die immer noch mit dem Finger auf Ferguson zeigen, müssen verstehen, Rassismus gibt es überall. Wir sind nicht besser als Chicago, South Carolina, Detroit, okay? Er ist einfach da. We're no better than Chicago, South Carolina, Detroit. Okay, it's there. Laut Recherchen von Journalisten der Internetplattform ProPublica ist die Wahrscheinlichkeit für männliche Afroamerikaner von der Polizei erschossen zu werden 21 Mal höher als für weiße Männer. Die FBI-Statistik weist zwischen 2006 und 2012 jedes Jahr 96 Fälle aus, in denen weiße Polizisten schwarze Menschen töteten. Diese Zahl bezieht sich nur auf Fälle von Notwehr. Vor und nach dem Tod Michael Browns gab es zahlreiche Fälle, die bei Bürgerrechtlern Wut, Protest und Verzweiflung auslösten. 17. Juli 2014, Wochen vor dem Tod Michael Browns. Der 43-jährige Eric Garner wird in Staten Island von der Polizei festgehalten. Er soll illegal mit Zigaretten gehandelt haben. Ein Polizeibeamter drückt ihn zu Boden, nimmt ihn in den Schwitzkasten. Seine letzten Worte: I can't breathe. Ich bekomme keine Luft. 22. November 2014. In einem Park in Cleveland, Ohio, hantiert der 12-jährige Tamir Rice mit einer Spielzeugpistole. Ein Polizist schießt auf den Jungen. Einen Tag später stirbt er. 19. April 2015. Freddie Gray stirbt in Baltimore. Eine Woche zuvor ist Gray festgenommen worden. Er soll ein Messer besitzen. Gray wird zu Boden geworfen und in einem Polizeitransporter nicht angeschnallt. Auf der Fahrt bricht er sich das Genick. Er fällt in ein Koma und stirbt. Don't touch me. 13. Juli 2015. Die 28-jährige Sandra Bland wird von der Polizei in Texas angehalten. Sie hat beim Spurwechsel keinen Blinker gesetzt. Eine Auseinandersetzung mit der Polizei eskaliert. Sie wird festgenommen und wird 3 Tage nach der Festnahme erhängt in ihrer Zelle gefunden. Selbstmord, sagen die Behörden, Mord ihre Familie. 19. Juli 2015. Ein 25 Jahre alter Universitätspolizist in Cincinnati, Ohio, erschießt den 43 Jahre alten Samuel DuBose bei einer Verkehrskontrolle. In weniger als 2 Minuten eskaliert der Streit um ein fehlendes Nummernschild und einen vergessenen Führerschein. Der Unipolizist tötet DuBose mit einem Kopfschuss durch das offene Wagenfenster. Die Tat wird von einer Körperkamera aufgezeichnet. Der Polizist wird umgehend wegen Mordes angeklagt. Er plädiert auf nicht schuldig. Michael McMillan, President and CEO of the Urban League of Metropolitan St. Louis. Michael McMillan ist Vorsitzender der Urban League in St. Louis. Der Verband kümmert sich seit über 100 Jahren um die Gleichstellung der Afroamerikaner. Es ist wahr, bekennt der weiße Mann im schwarzen Anzug. Mit Rassentrennung und Rassismus, dem Erbe von Sklaverei und Erniedrigung, setzen sich die Amerikaner nicht gern auseinander. There's no question about it. What has happened since Ferguson is our racial divisions have been exposed and the mirror has been held up. Es steht völlig außer Frage. Seit Ferguson sind unsere Rassenunterschiede deutlich geworden. Amerika wurde der Spiegel vorgehalten und der zeigte uns, dass wir nicht so weit gekommen sind, wie wir angenommen hatten. Wir haben viel Arbeit zu erledigen. Vielleicht dauert es noch 2 Generationen lang, um all die Probleme zu bewältigen. Das ist nicht die Sache einer Rede und schon ist alles in Ordnung. Präsident Obama kann nicht an einem Abend zur Nation sprechen und es wird sich alles ändern. Wer auch immer nächster Präsident wird, er oder sie, wird nicht eine Rede halten können und alles verändert sich. Diese Probleme muss Amerika mit dem Herzen und mit dem Verstand angehen. This is not a one speech and it's over incident. President Obama cannot come in and address the nation one evening and everything will change. Whoever the next president may he or she be cannot come in and make one speech and everything is going to change. This is something that America has to deal with in its heart and mind. Obama sprach zur Nation. Spät, aber deutlich, nach einem Anschlag, bei dem die Polizei keine Rolle spielte. Der Präsident lief so nicht Gefahr, Beamte kritisieren zu müssen, die im Land der Waffennarren einen außerordentlich gefährlichen Job ausüben. 17. Juni 2015. Ein 21-jähriger weißer Mann nimmt an einer Bibelstunde der Emmanuel African Methodist Church in Charleston, South Carolina teil. Dann zieht er eine Waffe und tötet 9 Afroamerikaner. Immer wenn so etwas passiert, sagt jemand: Wir müssen über Rassenprobleme reden, sagte Obama bei der Trauerfeier für den Gemeindepfarrer und 8 Kirchenkreisbesucher. Every time something like this happens, somebody says we have to have a conversation about race. We talk a lot about race. Aber wir reden viel darüber. Da gibt es keinen Mangel. There's no shortcut. Wir brauchen nicht noch mehr Gespräche. We don't need more talk. Amerika braucht endlich Taten. Taten aller oder wenigstens vieler Bürger, um Hass, Rassentrennung, Vorbehalte, ungleiche Verteilung von Chancen und Rassismus zu überwinden. Als wüsste er, dass mit diesen Taten in absehbarer Zukunft nicht zu rechnen ist, sang der Präsident das Lied von der Gnade, Amazing Grace. Amazing Grace. Die Leute vom Canfield Drive glauben nicht an diese Gnade. Und sie trauen dem ersten schwarzen Präsidenten des Landes nicht über den Weg. Jaden Black hat eine verwegene Theorie. Mit Obama kenne ich mich nicht mehr aus. Ich habe mal gedacht, er wäre gut. Aber jetzt? Vielleicht spielt sich das alles unter seiner Aufsicht ab. Er könnte ja Teil des Ganzen sein. Er könnte sein Okay geben. Es ist so, der Böse muss hinter den Kulissen alles zerstören, auf die Bühne kommen und dann alles retten. Beyond the scene. And then come on the scene and save everything. That's what Obama doing. Und Jadens Freundin Jordan Henderson schiebt einen Kinderwagen mit ihrem einjährigen Sohn über den Bürgersteig. Sie erzählt von einem Gerücht. Ich habe etwas von Touren hier gehört. Sie nennen das Ghetto-Tours oder so. Weiße Leute machen damit. Sie zahlen dafür, hier herumgeführt zu werden. Hab schon ein paar gesehen. Das erstaunt mich doch. Ich habe das mit meinem Freund gesehen, der sagte, mein Gott, jetzt führen sie die Leute durchs Ghetto. Ferguson ist heute bekannter als St. Louis, weltweit. Das tut der Gemeinde Unrecht, finden die meisten Bürger. Anderswo gibt es viel mehr Gewalt. Die in Afrika geborene Urban League-Mitarbeiterin Herta Shikabwasha findet den Begriff Ghetto völlig unangemessen. Jeder hat so seine Eindrücke. Ich würde die Canfield-Region nicht als Ghetto bezeichnen, aber wenn Sie über Rassen sprechen, wir haben einen langen Weg vor uns. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Den Leuten steht es ja frei, dort zu leben, wo sie wollen, wo sie sich wohlfühlen und es zählt, was sie sich leisten können. Aber meiner Meinung nach ist es so. Die Urban League ist dort um die Ecke. Wenn das also das Ghetto ist, dann ist die Urban League mit allen anderen im Ghetto. Aber ich sehe das überhaupt nicht als Ghetto. But I don't consider that the ghetto at all. Dort, wo ein Quick-Trip-Laden an der Ecke Canfield Drive bei den Ausschreitungen vergangenen Sommer völlig zerstört wurde, baut die Urban League eine Gedenkstätte für Michael Brown und ein Begegnungs- und Ausbildungszentrum. Mit der Arbeitsinitiative Save Our Sons sollen die jungen arbeitslosen Bewohner Sozialkompetenz lernen. In der ersten Woche geht es darum, wie man einen Job bekommt. In der zweiten darum, ihn zu behalten. Die dritte Woche widmet sich dem beruflichen Weiterkommen. Und in der vierten Chancen am Arbeitsmarkt. Über 50 junge Leute haben bisher an dem Programm teilgenommen. Jordan Henderson gehörte nicht dazu. Ich habe keinerlei Arbeitserfahrung. Ich kann nicht mal bei UPS arbeiten. Niemand stellt mich ein. Walmart, andere Ketten, völlig egal. Ich könnte den Leuten den Rasen mähen. Das ist vielleicht der einzige Job, den ich bekommen kann. Aber was erwarten Sie von den Leuten? Was sollen sie machen? Es ist schon hart, die Wasserrechnung zu bezahlen. Und die Leute haben doch Kinder. Ein Jahr nach dem Tod Michael Browns bleibt vieles, wie es war. Die soziale Ungleichheit der Rassen zu durchbrechen, erscheint als Herkulesaufgabe. Den unterschwelligen Rassismus bei der Polizei zu überwinden, ein Langzeitjob. Das Glas, sagt Polizeisergeant Domenica Fuller, ist in Ferguson nicht halb leer. Es ist halb voll, aber wir können noch beträchtlich wachsen und vieles muss noch heilen. Das wird nur mit schmerzhafter Offenheit gelingen. Bei der Polizei, in der Gesellschaft. In den schwarzen Vierteln mit ihren sozialen Problemen, ihrer Kriminalität und Gewalt. In der weißen Gesellschaft, die sich bis heute nicht eingesteht, dass sie von Vorurteilen getrieben ist, dass Sklaverei, Unterdrückung und Chancenungleichheit eine amerikanische, nicht überwundene Schande sind. In Ferguson, in den USA. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.